Ein neuer Begriff: Materialermüdung. An einem klaren Wintermorgen startete eine vierstrahlige Komet vom römischen Flughafen Ciampino. Man schrieb Sonntag, den 10. Januar 1954. Das erste Langstreckendüsenverkehrsflugzeug der Welt gehörte der britischen Fluggesellschaft Boeing. Es kam aus dem fernen Osten und der Captain, Alan Gibson, wollte auf 36.000 Fuß steigen, um in dieser Reiseflughöhe zurück nach London zu fliegen. Die Insel Elba lag gerade im blendenden Morgenlicht voraus, der Höhenmesser zeigte 27.000 Fuß an, als das Flugzeug mit seinen 29 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern explodierte. Italienische Fischer vor Elba waren die ersten, die die Katastrophe beobachteten und den Behörden meldeten. Dieser Unfall mit dem sensationellen neuen Flugzeugtyp der Havilland Comet 1 war freilich nicht der erste seit der Einführung im Mai 1952. 4 Comets waren bereits vorher gecrashed. Eine im Gewitter bei Kalkutta, 3 bei Start oder Landung. Die Piloten, die mühsam die völlig andersartigen Flugeigenschaften der Jets kennenlernten, erfuhren rasch, dass diese Pilotenfehler nur schwer verzeihen. Doch die Explosion vor Elba war ein ganz anderer Fall. Hier kam ein Pilotenfehler von vornherein nicht in Frage, eher schon ein Terrorakt. Doch die Pathologen, die eine Autopsie der aufgefundenen Leichen vornahmen, stellten Merkwürdiges fest. Hätte eine Bombenexplosion an Bord stattgefunden, wären die Passagiere durch die Bombe zerfetzt worden und an den Verletzungen gestorben. Doch hier war das Gegenteil eingetreten. Erst waren die Passagiere gestorben, dann von einer unbekannten Kraft schwer verletzt worden. Und zwar dadurch, dass sie durch die Kabine geschleudert worden waren. Die Experten standen vor einem Rätsel. 10 Wochen nach dem Unfall wurden die vorübergehend gesperrten Komets wieder für den Verkehr freigegeben. Knapp 3 Monate später, am 7. April 1954, startete wiederum eine Komet vom römischen Flughafen Ciampino, dieses Mal mit Südkurs nach Kairo und Johannesburg. Es war Abend und der Captain meldete sich eine halbe Stunde nach dem Start quer ab von Neapel. Er stieg auf seine Reiseflughöhe von 35.000 Fuß. Es war die letzte Nachricht, die man von der Maschine erhielt. Sie explodierte in etwa 30.000 Fuß mit 14 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern. Neapel sehen und sterben. Ging vom damaligen römischen Flughafen Ciampino ein Fluch aus, der insbesondere die ersten Vertreter einer neuen Generation von Flugzeugen traf? Für die Regenbogenpresse ein gefundenes Fressen. Was war los in der Luft über dem westlichen Mittelmeer an der Küste Italiens? Wieder wurden alle Komets mit Flugverbot belegt. Freilich eine Maßnahme, die sich die Boeing freiwillig auferlegt hatte. Die namhaftesten Experten traten in Aktion. Schon früh waren, aufgrund von Wrackteilfunden im Meer, Gerüchte aufgetaucht, dass wesentliche Teile der Flugzeugstruktur versagt haben konnten. Man tippte auf die Triebwerke, die fest in den Tragflächen eingebaut waren. Eine Konstruktion, wie sie danach niemals wieder außer bei einem sowjetischen Flugzeugtyp im Verkehrsflugzeugbau angewandt wurde. Die Gefahr, dass bei Triebwerkexplosionen oder Bränden Teile der Tragfläche beschädigt wurden, war zu groß. Plötzlich gewann der 4. Kometunfall neues Interesse. Am 2. Mai 1953 war ebenfalls eine Komet im Steigflug nach dem Start abgestürzt. Sie war in Kalkutta gestartet und sofort in ein schweres Gewitter geraten. 43 Menschen starben, als sie 30 Meilen nordwestlich von Kalkutta in einem Feuerball aufschlug. Für diese Katastrophe hatten die Experten allerdings die Ursache gefunden. Das linke Höhenruder hatte die extreme Belastung in der Turbulenz nicht verkraftet und war an einer Halterung gebrochen. Durch den unkontrollierten Taumelflug danach war dann auch die Tragfläche zerknickt. Dass britische Wertarbeit den Belastungen eines Gewitters nicht standgehalten hatte, wollte lange nicht in die Köpfe der Ingenieure und Experten eingehen, und im Fall der beiden Rom-Unfälle konnte immerhin das Wetter außer Betracht bleiben. Trotzdem hielt sich hartnäckig die Vermutung, dass Strukturversagen eine Rolle gespielt hatte. Strukturversagen, das hieß, dass die beiden Rom-Komets nicht durch Bomben, sondern durch eine Disintegration in der Kabine in großer Höhe zerstört worden waren. Eine sensationelle Anschuldigung, für die es keinerlei Beweise gab und die, zumindest für das Herstellerwerk, außerhalb jeder Denkmöglichkeit lag. Und jetzt begann der spannendste, langwierigste und kostspieligste Testversuch, dem sich jemals ein Flugzeugtyp unterziehen musste, der längst im planmäßigen Einsatz stand. Die bei Elba verunglückte Maschine hatte gerade erst 3.681 Flugstunden, die bei Neapel abgestürzte sogar erst 2.704 Stunden auf dem Buckel. Man zog nun eine Komet, die eine ähnliche Anzahl von Flugstunden absolviert hatte, aus dem Verkehr und führte an ihr neuartige Tests aus. Und so konnte man eines Tages einen Bautrupp beobachten, der unter der Leitung namhafter Ingenieure eine ominöse Tätigkeit an dem Flugzeug mit der Kennung Joke Uncle ausübte. Man baute um den Rumpf herum einen Swimmingpool, etwa 35 Meter lang, 7 Meter breit und 5 Meter hoch. Nur die Tragflächen ragten an beiden Seiten heraus. Nachdem alles abgedichtet worden war, ließ man nach einer Arbeitszeit von 7 Wochen Wasser in den Tank laufen, bis der Rumpf völlig darin verschwand. Dann begann man unter Druck Wasser ins Rumpfinnere zu pumpen. Die Differenz zwischen dem Außenwassernormaldruck und dem Innendruck entsprach haargenau der Druckdifferenz, der Flugzeuge ausgesetzt sind, wenn sie in großen Höhen fliegen. Gebannt starrten die Fachleute wochenlang auf die Messgeräte. Durch das Aufpumpen und Druckablassen konnte man alle Stadien vom Start bis zur Reisehöhe und anschließender Landung simulieren. Der Forschungsstab arbeitete bis zu 100 Stunden wöchentlich. Mehr als 6 Monate lang wurde der Kometrumpf pausenlos den härtesten Belastungen ausgesetzt. Wenn ein Jet startet und auf seine Reiseflughöhe steigt und später wieder landet, dehnt sich der Rumpf jedes Mal um mehrere Zentimeter aus und zieht sich bei zunehmendem Außendruck wieder zusammen. Und obwohl dieser Wassertest durchgeführt wurde, wegen des Verdachts, dass irgendein Kabinenteil undicht geworden war, glaubte keiner der Wissenschaftler und Ingenieure so recht daran. Denn alle waren sie beeindruckt gewesen, als die Herstellerfirma bei ihren eigenen Tests gezeigt hatte, wie solide das neue, sensationelle Flugzeug gebaut war. Dann, Ende 1954, passierte das, woran niemand geglaubt hatte. Joke Uncle stieg in einem simulierten Steigflug auf die Reiseflughöhe. Plötzlich zuckte einer der Ingenieure zusammen. Auf der Kabinendruckanzeige war der Zeiger auf Null zurückgeschnellt. Helle Aufregung. Man ließ das Wasser aus dem Tank ab, um den Rumpf zu untersuchen. Bald hatte man die Ursache gefunden. An der Ecke eines Kabinenfensters klaffte ein Riss. War das die schwache Stelle, die zu den Unfällen geführt hatte? Die Experten waren nicht überzeugt. Sie ließen die Fensterfassung reparieren und setzten ihre Testreihe fort. Kurz darauf wiederholte sich der plötzliche Druckabfall. Wieder wurde der Tank leer gepumpt. Die Experten wollten es nicht wahrhaben. Nach lediglich 1800 Testflügen im Tank versagte die Kabinenstruktur zum zweiten Mal. Doch dieses Mal war der Riss weitaus größer. Als die Ingenieure ihr Bandmaß anlegten, kamen sie auf einen Riss von mehr als 2 Metern Länge. Wieder war er von der gleichen Fensterecke ausgegangen. Kein Zweifel, die Belastungswerte, die die Firma garantiert hatte, stimmten nicht. Der Rumpf war weitaus schwächer als berechnet. Man entdeckte weitere Schwachstellen. Auf dem Kabinendach, dort, wo die Antennen angebracht waren, stellte man feine Haarrisse fest. Gleichzeitig waren Bergungsboote vor Elba noch immer dabei, Wrackteile der Komet zu bergen, die dort abgestürzt war. Vom zweiten Crash quer ab von Neapel gab es kaum brauchbare Funde. Im August 1954 gelang endlich die Sensation. Das Rumpfmittelstück wurde aus dem Meer gefischt und sofort nach England transportiert. Die Untersuchung des Wrackteils bestätigte die Wassertanktests. Tatsächlich entdeckte man Risse und Löcher an Fenster- und Antennenbefestigung. Doch noch immer gab man sich nicht zufrieden. Man hatte nicht die geringste Ahnung, wie ein plötzlicher Druckverlust sich auf die Passagiere auswirkte. Der Zustand der Verunglückten gab dem Pathologen noch immer Rätsel auf. Also baute man eine Mini-Komet im Maßstab 1:10 und stattete sie mit winzigen Sitzen und Puppen aus. Man stellte das Modell in eine Unterdruckkammer und reduzierte den Druck entsprechend. In der Kabine des Modells behielt man den Normaldruck bei. Hochgeschwindigkeitskameras waren eingebaut, um zu filmen, was bei einem plötzlichen Druckverlust in der Kabine passierte. Dann riss man die Kabine an der bekannten Schwachstelle auf. Was würde mit den Sitzen und Passagieren passieren? Bereits nach einer Zehntelsekunde wurden die Puppen vorwärts und aufwärts geschleudert. Sitze rissen aus ihren Verankerungen und flogen wie Geschosse durch die Kabine. Eine der Puppen wurde durch den Riss ins Freie gesaugt. Das Testergebnis entsprach genau dem Befund der Pathologen. Endlich wurde der desolate Zustand der Verunglückten erklärbar. Nach einem halben Jahr intensivster Forschungsarbeit waren die beiden italienischen Abstürze aufgeklärt. 2 Millionen englische Pfund waren investiert worden. Nicht nur eine neue Kraft war entdeckt worden, die von nun an propellerlose Flugzeuge antreiben würde, doppelt so schnell, doppelt so hoch wie die Kolbenflugzeuge, sondern auch eine neue Unfallursache: Materialermüdung. Das Wort würde von nun an bis zum heutigen Tage eine führende Rolle spielen. Doch Katastrophen wie die mit der Komet 1 haben sich nie wiederholt. Die verbesserte Komet 4 sollte dann bis 1962 ausgezeichnete und sichere Dienste leisten. Man hatte Neuland betreten und seinen Obolus bezahlen müssen.